Wenn ich mal richtig erinnere, warten Dienstag gewesen. Ich war König von Bora Bora, lag in der Hängematte und schaukelte meine Kokosnüsse. Die Hula-Hula-Mädels, so knackige, kaffeebraune Südseeperlen, die standen Schlange, um mir mit Pommes zu füttern. Noch hatte ich keine Ahnung, dass ich ungefähr in 10 Minuten den dicksten Ärger an der Backe haben würde. Guten Tag, das ist der Anrufbeantworter von Paul Browski, private Ermittlung. Ich übernehme jeden Fall. Leider bin ich zurzeit nicht zu Hause. Sie können mir aber auch eine Nachricht hinterlassen. Guten Tag, Herr Browski, hier ist nochmal Diekmann von der Kanzlei Mühlmeier. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass wir den Vollstreckungstitel unserer Mandantin Frau Martha Browski zur weiteren Bearbeitung an das Inkassobüro Metzenbaum weitergeleitet haben. Sollten Sie inzwischen gezahlt haben, wäre dieser Anruf natürlich gegenstandslos. Browski, machst du auf? Browski, ich weiß, du bist da drin. Was ist dabei, Mädchen? Guten Tag, das ist der Anrufbeantworter von Paul Browski, private Ermittlung. Als ich die Strickleiter vom Balkon runterließ, sah ich unten den roten Mustang von Kufus Kolja in der Sonne funkeln. Browski, komm ich jetzt rein? Sie können mir aber auch eine Nachricht hinterlassen. Burak! Guten Tag, Herr Browski. Hier spricht Sabine Schenkendorf. Browski! Sie wurden mir als zuverlässiger Detektiv empfohlen. Ich musste sicher gehen, dass mir keiner verfolgen würde. Ich hätte da vielleicht einen Auftrag für Sie. Es geht um den Hund meines Vaters. Seit Monaten entlaufene Haustiere. Ich hatte die Faxen dicke. Aber was willst du machen? Mein Polo brauchte neue Subwoofer. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Die Polizei unternimmt nichts. Mein Vater ist zu beschäftigt, aber ich sage Ihnen, mit Winfried von Hameln stimmt etwas nicht. Seit einer Woche ist der Hund wie ausgetauscht. Und mir erscheint manchmal. Ich konnte es nicht fassen. Die Töle war nicht mal abgehauen. Die Tochter hatte nur einen Dummen gesucht, den sie vollquatschen konnte. Aber ihr Vater war Wirtschaftsminister oder sowas. Da waren Spesen drin, aber fett. Und ich habe auch den Eindruck, sein Fell glänzt nicht mehr. Irgendjemand muss irgendetwas Schlimmes mit Winnie angestellt haben. Er frisst kaum noch und er ist gar nicht mehr fröhlich. Waren Sie denn schon mal beim Tierarzt oder was? Wissen Sie, ich glaube, dieser Hund ist gar nicht Winfried von Hameln. Ach nicht? Dieser Pudel hat sich hier eingeschlichen, um mich nervös zu machen. Verstehe. Er ist raffiniert. Ah. Er sieht genauso aus wie Winnie, er bewegt sich wie Winnie und er spricht wie Winnie. Ach so. Der Fall war klar. Die Braut war voll auf Pille. Winnie! Wo und wann genau jetzt waren der Hund ihres Vaters in letzter Zeit unbeaufsichtigt gewesen? Ihr habt keine Hinweise, dass überhaupt was passiert war. Aber ich sag immer, so eine Ermittlung muss flutschen wie eine Kolbenstange. Also dachte ich mir, fahre ich erstmal zum Pudelsalon, da wo der Köter immer seine Gurkenmaske in die Fresse geschmiert kriegt. So. sagte heute Morgen im Westdeutschen Rundfunk, er wolle den Ermittlungen des Untersuchungsausschusses nicht vorgreifen. Aus dem Bundesverkehrsministerium verlautete gestern Abend, vom Bau des Transrapid sowie vom Autobahnausbau Ost müsse aus Kostengründen Abstand genommen werden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte heute Nachmittag überraschend, dass im Rahmen der Sparoffensive der Bundesregierung auf den geplanten Ankauf der 23 französischen Wasserstoff-U-Boote verzichtet werde. Soweit die Nachrichten. Also, das wären dann Bachblüten, Ayurveda, Afterdrüse ausdrücken, Baden, Föhnen und nochmal Fassung. Juten die Damen. Das macht 179 Euro zusammen. Ach, mein Gisbert fühlt sich immer pudelwohl, wenn er bei Ihnen war. Ja, danke schön, das ist lieb. Dann bis nächste Woche. Wiedersehen, Frau Schröder. Wiedersehen. Na, Kleiner, was bist denn du für einer? Na. Auf. Pass auf, du. Ja, ja, das ist Neidhart von der Schorfheide, der Hund vom Innensenator. Das ist ein ganz scharfer. Na, so ganz unscharf sind Sie aber auch nicht, Fräulein. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Sie haben doch den Pudel von Minister Schenkendorf im Programm. Ja? Warum? Hat der Hund sich in letzter Zeit irgendwie, sagen wir mal, verändert? Ich weiß nicht. Ist irgendwas mit Winfried von Hameln? Na, das will ich ja gerade herausfinden, schöne Frau. Sind Sie von der Polizei? Paul Browski. Private Ermittlungen. Hier ist meine Karte. Marion P.? Tabulose Massagen? Entschuldigung. Oder mal anders. Wie ist denn der Hund so normalerweise? Vom Charakter her jetzt. Frau Maybach, denken Sie bitte noch an die drei Zwergpudel. Ja, Herr Zeuschner. Och, das ist ein ganz braver, der Winfried. Der lässt sich toll trimmen. Aber neulich... Wie ist denn das eigentlich... Haben Sie heute Abend schon was vor? Ich habe schon zum Chef gesagt, ein paar von den Pudeln sind in letzter Zeit so komisch. Frau Maybach. Also ich muss jetzt hier mal weitermachen. Na, dann hole ich so um 7 ab. Ja. Ich war mit dem Ergebnis meiner bisherigen Ermittlungen durchaus zufrieden. Aber ich wollte ja keine voreiligen Schlüsse ziehen und da habe ich beschlossen, hier ist erstmal bei Andi in Bierbaum ein Päuschen machen. Ne? Hey, schieb mal deine Reisschüssel da weg, Keule. Kann aber nicht wahr sein. Na also, geht doch. Tag, Andi, alte Natter. Mach mal ihr Deck klar. Ich geh erst mal eilen. Geht klar, Browski. Kannst du mir sagen, ich suche meinen Freund, heißt Paul Browski. Ach du Scheiße. War heute schon hier. Hm? Der ist auf Klo. Browski! Machst du auf? Ich weiß, du bist da drin. Der rote Mustang von Kufus Kolja stand zufälligerweise direkt unterm Klofenster. Browski! Komm ich jetzt rein? Ich musste ja sicher gehen, dass man mir nicht verfolgen würde. Der Bundestag hat heute mit großer Mehrheit beschlossen, im Zuge weiterer Sparmaßnahmen nun auch die Bezüge von Beamten im mittleren und höheren Staatsdienst um bis zu 30% zu kürzen. Bei der Kontroverse um Investitionen des Bundes auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie machte Forschungsminister Horstmann heute Morgen deutlich: Strom aus dem All wird langfristig unsere Energieprobleme lösen und unsere Spitzenstellung in der Weltraumtechnik sichern. Und da werden auch Sie mir zustimmen, Herr Bundesfinanzminister. Aber natürlich, Frau von Asen. Die Aromatherapie hat bei Ihrem Tasso schon sehr gut angeschlagen. Wir sollten da jetzt am Ball bleiben. Na hallo. Ja? Sie sind ja pünktlich wie die Feuerwehr. Ja. Auf jeden. Ich bin immer zur Stelle, wenn es heiß wird. Das Wichtigste und? Ist ja, die haben Sie Ihren Fall schon gelöst? Ich würde sagen, ich stehe unmittelbar vor der Lösung. Mir fehlt da nur noch ein winziges Steinchen im Mosaik. Und? Können wir los? Bin gleich fertig. Okay. Frau Maybach, denken Sie bitte noch daran, die Trockenboxen zu reinigen. Ich dachte eigentlich... Aber diesmal bitte gründlich, Frau Maybach. Ja, Herr Zeuschner. Naja, dann warte ich so lange draußen. Hey, pass vielleicht mal auf, du Spacko. Entschuldigung, es war... Keine Augen im Kopf oder was? Es war keine Absicht. Sprallo, Alter. Der Typ, der war von so einem Pizza-Service. Legt sie erstmal voll auf die Fresse und verliert dabei die Kiste, wo immer die Pizza drin ist. Aber da war keine Pizza drin, sondern ja nicht. Und das kam mir komisch vor. Und Tatsache, wie der wieder rauskommt, höre ich auf immer verdächtige Geräusche. Mein Körper spannte sich wie eine Feder. Das Bellen kam direkt aus der Kiste. Er auf seinen Mofa und ich hinterher. Der Verdächtige hatte geglaubt, er könnte mal abschütteln. Na, konnte aber nicht. Jedenfalls nicht psychologisch jetzt. Weil selbst wenn ich einen aus dem Auge verliere, dann habe ich immer noch den 7. Spürsinn. Hinter Frohnau bog ich in einen Waldweg ein. Die fahle Sichel des Mondes schwamm hinter den Baumwipfeln. Am Ende des Weges stand eine alte Mühle. Hinter den erleuchteten Fenstern schemenhafte Gestalten. Geschmeidig wie eine Katze schlich ich dem Lichtschein entgegen. Bis ich einen Blick riskieren konnte. Wo kamen bloß die ganzen Leute her? Da drin war ein größeres Fest im Gange, aber vom Feinsten. Goldene Kronleuchter, Kellner im Frack und die halbe Grunewald-Schickeria. Und plötzlich sah ich alles vor mir. Der Laden war ein illegales Erlebnisrestaurant mit ganz speziellen Angebot. Mesdames et messieurs, la cuisine du Caniche vous offre ce soir Winfried von Ameln. Der Büdel des Wirtschaftsministers wird Ihnen präsentiert in auch dünnen pochierten Scheiben, auf einem marronen Mousse-Bärlauch-Parfait, an einem Bett aus Fenchelreis. Oh, du warst ein herzlicher Gefährte, der sich in Treue stets bewährte. Wir werden dich mit jedem Bissen ein bisschen mehr vermissen. Dein Fleisch, das köstlich zarte, das Meisteramt so trefflich garte, beschert uns unerhörte Wonnen, wie Epikür sie nie sonnen. Oh Gott, das ist ja grauenhaft! Wie furchtbar! Ich war schon immer ein guter Erzähler gewesen. Ich glaube, mir wird schlecht. Aber die Story mit dem Restaurant, die war mir wohl ein bisschen zu plastisch geraten. Meine Auftraggeberin hatte also recht gehabt. Das Vieh, was hier rumlief, war nicht Winfried von Hameln. Aber was denn? Ich musste der Sache auf den Grund gehen. Ja, so ein feiner Hund. Na fein, na aber. Was hat denn der Onkel Paul hier für dich? Na guck mal hier, was er da hat. Na komm doch mal jetzt zum Onkel Paul. Feiner, du bist dann Au! Ich warte dich, Mike Ferry, du! Bleib stehen! So, Drecksköter! Bleib stehen, du Töle! Schweinehund! Bleib stehen! Mit der Easy Electric Heckenschere sind Sie der König der Vorgärten. Meine Herren, sehen Sie hier. Das Besondere an der Easy Electric Heckenschere ist, komm, dass sie jetzt zum Onkel Paul volle Schnittleistung garantiert. Und jetzt der Clou. Die Scherblätter sind freischwingend an zwei Achsen aufgehängt. Nein. Sehen Sie nur hier. Damit lassen sich auch komplizierte kugelförmige Schnittmuster problemlos ausführen. Gib mal, Mama, der Hund ist mit der Leine im Ventilator hängen geblieben. Selbstlose hätten Viotuche. Oh Gott, das ist ja grauenvoll. Der Hund blutet ja nicht. Ich konnte es nicht fassen. Der Kopf vom Pudel flog in die Spielwarenabteilung und der restliche Hund, der spazierte Richtung Rolltreppe. Oh mein Gott, das ist ja grauenvoll. Wo habe ich eigentlich meinen Golf geparkt? Der Kopf kullerte zwischen die Beine der Leute durch und kegelte die ganzen Spielsachen durcheinander. Ich hab dich lieb. Wie ich den Hundekopf aufgehoben hatte, da habe ich gesehen, dass die Augen voll am Leuchten waren. Das Blut hier vor mir in die Adern. In den grünen Licht drehten sich rote Spiralen. Sieh mir tief in die Augen. Du wirst genau das tun, was ich dir sage. Ich, dein Meister, befehle dir, die Mehrwertsteuer um 10% anzuheben. Mein Instinkt sagte mir, die Lösung bammelt direkt vor deine Nase. Du musst bloß die richtigen Fragen stellen. Was denn, wenn der falsche Hund vom Wirtschaftsminister bloß die Spitze vom Eisberg war? Wenn die Hunde führender Politiker systematisch durch Roboterduplikate ersetzt wurden, die ihre Herrchen zu willenlosen Vollstreckern von einem geheimen Plan manipulieren sollten, führte die Spur des Pudels in das Zentrum einer Verschwörung? Und wieso konnte ich auf einmal so kariert quatschen? Bundeskanzler Dietzel drückte heute Morgen im Raumfahrtzentrum Zörbich den symbolischen Startknopf für das Mars-Projekt der Bundesregierung. Der rote Planet ist das Tor in ein neues Zeitalter der Energieversorgung. Schon in einer Woche werden die ersten Trägerraketen den Mars erreichen und die Baumaschinen ihre Arbeit aufnehmen und das mit vollem Einsatz. Zweifel am Erfolg von Strom aus dem All äußerte dagegen ein Sprecher der Energieversorgung Schwaben AG. Ein Generator, der die Drehung des Mars nach dem Prinzip eines Fahrraddynamos ausnutzen soll, da frage ich mich doch, wo will man diesen Apparat denn befestigen? Warum werden genauere Informationen von der Regierung zurückgehalten? Ein Kribbeln in meine Nase sagte mir, der Schlüssel zu diesem Fall liegt im Pudelsalon. Das Problem war nur, ich hatte keinen Schlüssel zum Pudelsalon. Also jedoch, der Laden lag in bläulichem Dunkel vor mir. Auf den ersten Blick war nichts Verdächtiges zu erkennen. Hin und wieder wanderten ein paar Lichter von vorbeifahrenden PKWs über die Wände. Plötzlich löste sich ein Schatten aus der Dunkelheit. Meine Augen verengten sich zu messerscharfen Schlitzen. Der Schatten bewegte sich. Bewegte sich vom anderen Ende des Raumes direkt auf mich zu. Ich machte einen Schritt zur Seite, die Brechstange fest umklammert. Aber wo war der Schatten? Ich tastete mich lautlos voran. Und dann sah ich die Gestalt. Sie stand direkt vor mir. Ich duckte mich, setzte zum Sprung an. Und? Ich konnte es kaum fassen. Hinter dem Spiegel befand sich ein weiterer Raum. Von der Einrichtung her sah das so aus wie in einem Geheimlabor. Überall Knöpfe und blinkende Lämpchen und sowas. Meine Nase hatte mich also nicht getäuscht. Ich war in der Schaltzentrale eines Superverbrechers gelandet. Sie kommen zu spät, Herr Browski. Ich dachte, heute wäre langer Samstag. Das Böse ist schon zu mächtig geworden. Was? Wer? Psst, nicht so laut. Sie wecken ihn noch auf. Ist gut. Wen soll ich wecken? Niemand. Gehen Sie weg. Momentchen mal. Das will ich doch mal genauer wissen jetzt. Ach, Sie werden es mir ohnehin nicht glauben. Das Böse ist in mir. Ah. Es hat von mir Besitz ergriffen. In meinem Körper wohnt ein fremdartiges Wesen. Und? Zahlt es wenigstens Miete? In mir wohnt der angebliche Konditormeister Alois. Brände. Angeblich? Ja, wie geht's denn dir? Oh nein. Ein jeder weiß, dass ich meine Meisterprüfung vor der Handwerkskammer bravourös. Jetzt geht das wieder los. Ich glaub, ich spinne. Ich lass mich doch nicht von so einem dahergelaufenen Pudelfrischeur beleidigen. Ach nein? Dann erklären Sie uns doch mal das genaue Rezept für eine Sachertorte, wenn Sie so ein Meister Ihres Faches sind. Ne, das ist doch bitte leicht. Da wird's 150 Gramm Butter mit 150 Gramm Staubzucker schaumig. Dann nehmen Sie Eiweiß, Gröpp und, Sehen Sie? Ach, das ist mir doch zu blöd. Der Mann ist ein Hochstapler. Und der ist jetzt in Ihnen drin, oder was? Er versucht dauernd Salzburger Nockern zu machen, aber er kriegt's nicht hin. Also das Eigelb mit der geschmolzenen Schokolade unterrühren. Er hat mich gezwungen, Dinge zu tun. Okay, ich verabscheue. Und das Eiweiß mit dem Zucker steif schlagen. Ich musste diese Werkstatt des Verderbens errichten und die armen Pudel durch seine teuflischen Maschinen ersetzen. Verstehe. Er hasst Pudel. Klatschstreichen? Ich war einst ein glücklicher Pudelfriseur. Er hat mein Leben zerstört. Du und glücklich, dass ich nicht lache. Du bist ja schizophren und glaubst, in dir wohnt ein Österreicher, der dir Befehle erteilt. Sie sind ein Monster. Du bist Depper, Zeuschner. Es ist aussichtslos. Er hat mich in der Hand. Los, Zeuschner, vernichte mich. Du musst dich befreien. Und wie soll das gehen? Drück den roten Knopf, Zeuschner. Niemals. Na, drück ihn. Nein. Na, wirst ihn wohl drücken, ihr Nettel? Das werde ich nicht. Das wirst du doch. Nein. Doch. Niemals. Kann ich mal erfahren, was hier gerade Thema ist? Er will, dass ich den Knopf drücke. Das Werk des Teuflischen wäre vollendet. Auf dem Mars wartet eine grausame Strahlenkanone. Es ist ein metamolekularer Telemorphoporter, du Trottel. Die unfassliche Maschine. Sie zielt auf Österreich. Strom aus dem All ist eine Lüge. Er hat uns alle getäuscht. Brendel ist wahnsinnig. Aber was ist das alles gegen Salzburger Nockern? Oh nein, bitte nicht. Nicht wieder dieses Lied. Tschüss wie die Liebe und heiß wie ein Kuss. Oh Gott, bitte nicht. Salzburger Nockern, Salzburger Nockern. Hören Sie auf, mich zu quälen. Also ich will ja nicht stören, aber ich meine... Drückst jetzt den Knopf, Zeuschner? Nie! Und nimmer! Salzburger Nockern, sind wir ein himmlischer Kuss. In der Frage noch. Ich halt's nicht mehr aus! Gibt es hier in der Nähe irgendwo einen korrekten Döner? Also ich meine jetzt nicht so einen Chicken-Döner, sondern so einen richtigen. Oder irgendwas anderes, das wäre auch okay. Aber keine Asia-Fraß, da stehe ich nie drauf. Neulich hätte mir nämlich mal so ein Nasi Goreng gegeben. Alter, das war krass. Die Schlitzaugen, die hauen ja da immer tonnenweise Geschmacksverstärker rein. Krautzi Tirken, jetzt reicht's aber endgültig. Dann mache ich das eben selbst. Was? Ich komme jetzt raus, Zeuschner. Was? Ich komme raus, Zeuschner. Oh Gott. Nein. Na geht, Zeuschner. Na schau dir das an. Das ist vielleicht eine Sauerei. Ich konnte es nicht fassen. Vor mir stand ein schleimiges Männchen mit karierter Hose und weißer Schürze. Gestatten? Brendel? Feinbackwaren? Na, dann drücke ich jetzt einmal das Knopferl. Noch 100 Sekunden bis zum Energieausgleich. So, das hätten wir auch. Hallo? Hier zur Verplatz 19. Also, ich wäre dann soweit. Ihr könnt mich jetzt abholen. Noch 90 Sekunden. Orgon. Bis zum Energieausgleich. Na komm zu Herrchen, Orgon. Oh nein, Schnauwarks, Orgon. Schnauwarks? Schön mal. Ich meine, Junger Mann, es war mir ein Vergnügen. Ich empfehle mich. Momentchen, Mama, ist da nur mal sachte. Ich hab da erstmal noch ein paar Fragen. Ja, anders mal, Herr Direktor. Mir pressiert's. ich bin dahin. Hier geblieben, Freundchen, so geht das nicht. Orgon, kümmere dich um den Humanoiden. Schnorrbock scharf. Sieh mir tief in die Augen. Deine Lieder werden schwer. Deine Sicht verschwindet immer mehr. Auf Wiedersehen, Schnorrbock nicht. Nach 60 Sekunden bis zum Energieausgleich. Mein Gehirn arbeitete auf Hochtouren, aber ich konnte mich nicht bewegen. Du gleitest sanft ins Reich der Träume. Je tiefer ich in die Augen vom Pudel blickte, umso mehr leuchtete alles ein. Wie von Geisterhand fügte sich das Puzzle zusammen. Ich sah ein, dass Brendel voll das Wesen aus einer anderen Dimension war. Bei dem Zuhause, da sind sie alle super intelligent und keiner muss mal lochen, weil alles auf Automatik abläuft. Das ist aber auf Dauer auch todlangweilig. Und deshalb fahren die den ganzen Tag nur noch Drogen ein. Jedenfalls irgendwann, wie sie alle nur noch Hacke waren, da haben so ein paar von den Freaks mal Ferien in Österreich gemacht und dabei zufällig Salzburger Nocken angetestet. Und das war dann wohl der Völlerhammer. Nach 40 Sekunden bis zum... Das Knusperzeug, das hat bei denen in der Birne eine chemische Reaktion ausgelöst, so eine nach der anderen. Und die haben gedacht, Alter... Das schockt einen noch. Wir brauchen mehr von dem Stoff. Du sinkst in den Schlaf des Vergessens. Mir wurde klar, dass ich voll durchblickte. Aber ich konnte nichts machen. Error. Battery is low. Wer? Error. Battery is low. Na, das ist aber ein schwaches Bild, mein Freund. Du bist kein Profi, wa? Okay. Ja, Paul Browski, spreche ich mit der Super-Elo. Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe hier ein ganz dickes Ding für Sie. Das ist nämlich so, die Aliens wollen Österreich klauen. Na, die Aliens, sag ich doch. Hochbeamen wollen sie. Da kennen die nichts. Na, logisch, halt Beweise. Weil die fahren nämlich echt krass auf Salzburger Nocken ab. Nach 30 Sekunden. Und deswegen haben die einen gewissen Brendel, Deckname, Zorfo, hast du nie gesehen, als Ösi verkleidet und runtergeschickt, damit der mal die Nocken-Connection regelt, weißt du, und das Rezept rauskriegt. Ja, das kommt ja alles noch. Also, der hat seine Meisterprüfung zum Konditor nicht geschafft und die anderen Aliens waren sauer. Aber die haben ihm eine zweite Chance gegeben. Was? Ey, kann ich vielleicht mal ausreden? Also... Dieser Brendel ist dann hier in so einen Pudelfriseur eingezogen und hat quasi mit unseren Steuergeldern ein Strahlengerät auf dem Mars gebaut, weil die Politiker waren ja alle von die Pudel hypnotisiert, wa? Nach 15 Sekunden bis zum Energieausgleich. Auf jeden Fall beamen die Österreicher jetzt so hoch. Ja, warum? Wegen die ganzen Konditoreien. Die wollen da fett die Nocken abräumen. Was? Was hat denn das jetzt mit meiner Großmutter? Ey, pass mal auf, Atze. Hallo? Der Energieausgleich erfolgt in 5 Sekunden. EU-Generalkommissar Le Roc erklärte heute Nachmittag in Brüssel, dass keinerlei wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen die Pläne des amerikanischen Supermarktriesen Walmart bestünden, seine bisher größte Filiale auf der kürzlich entstandenen Freifläche Österreich zu errichten. Na, Mäuseken, nehmen wir noch einen Kleben? Paul, du willst mich wohl betrunken machen, hä? Tja, was soll ich noch sagen? Ich hatte den Fall gelöst, aber wissen wolltet ja keiner. spesenmäßig war es auch eher ein Flop gewesen. Naja, die Wahrheit ist ein schlechtes Geschäft. Aber, denn jetzt ist ja nur noch die Kleine vom Pudelsalon. Und mit die hat sich das eigentlich ganz gut so entwickelt. Ja. Ihr erstes Arbeitslosengeld, das haben wir erstmal an 2 Tickets nach Tahiti angelegt. Da soll das ja voll einfetzen im Frühling. Boah, ist so spitz. Bruschke, machst du auf? Ich weiß, du bist da drin. Bruschke, komm, ich werd rein. Und Hörspiel im Band des Psychopudels gehört. Mitgemacht haben als österreichische Alien der Thomas Morris und alle anderen Rollen hat Stefan Kaminski gespielt. Geschrieben und Regie geführt haben der Christian Berner und der Frank Schültke. Und was sie gehört haben, ist eine Produktion vom WDR und den Autoren selber aus dem Jahr 2002.